ich sitze hier in unserem Fritz-Studio, wir haben einen kleinen Monitor und da ist Christian, der die ganze Technik in der Hand hat. Und jetzt habe ich gerade gesagt, dass der Sido da den Soundcheck macht, weil ich das ja hier auf dem Monitor saß. Und da sagt der Christian... Nicht alles, was man sieht, ist auch wirklich wahr. Ja. Also jetzt nicht live, ne? Und was ist das, was wir da sehen? Also die Videokollegen, die spielen uns gerade einfach eine Aufzeichnung zu. Also warum machen die das? Wahrscheinlich, weil die ihr System noch testen. Ist ja noch nicht live. Nee, ist noch nicht live. Aber ich dachte, der hat Sido doch vorhin den Soundcheck gemacht, als wir mit dem Sportwagen hier gesehen haben. Ja, da war ich auch drin. Ach so. Also dann ist Sido jetzt nicht gerade da, ne? Weil jetzt ist dann kein Sido-Soundcheck. Ganz genau. Ja. Danke an die Kollegen von der Videotechnik. Also, die Videotechnik, apropos, ne? Das ist ein Hinweis darauf, dass ihr alles, was hier heute passieren wird ab 18.30 Uhr, auch live im Netz sehen könnt. Denn wir haben eine 360-Grad-Kamera da vor der Bühne zu stehen. Und da könnt ihr da selbst entscheiden, wohin ihr gucken wollt. Also da kann man sich sogar mal angucken, wenn ein Co-Rapper irgendwie gerade popelt, obwohl der Hauptrapper gerade... Also das geht alles. Könnt ihr selbst entscheiden auf fritz.de. 18.30 Uhr geht's los und gleich gibt's die nächste Sause Gästelistenplätz hier. Christian, der Song, den wir jetzt hören, ist der dann aber jetzt quasi... Also wenn ich den... Drück mal jetzt drauf. Nee, drück mal. Ah, ist live. Dirty Sexy Money. Ja. Läuft jetzt. Es ist verrückt und es wird noch verrückter, ich sag's euch. Hier ist Fritz. 25 Jahre feiern wir mit euch.